jetzt kommt der Dino hier. Ja, das nächste Lied hat natürlich zu Elvis gemacht, das passt aber irgendwie. Aber ich glaube, in Eislinger passt es auch, oder? Oder? Ja, stimmt schon. Pass auf, der Dino ist noch. Er liegt hier auf der Straße, da muss doch noch was gehen.